doch nicht erzielt worden. Die Außenminister der Sowjetunion und China wollen aber ihre Verhandlungen darüber fortsetzen. In der Ideologiedebatte zeigte man sich einig darin, dass es kein festes Modell für den Sozialismus geben kann. China ist ein armes Land, aber China ist ein unabhängiges Land, betonte Deng Xiaoping in diesem Zusammenhang mehrfach. Nach Auskunft eines chinesischen Regierungssprechers haben Gorbatschow und Deng mit keinem Wort über die Studentenproteste gesprochen, die inzwischen zu einer Massendemonstration geführt haben, von der die größten Teile von Peking erfasst wurden. Nach seinem Gespräch mit Deng und einer Begegnung mit Chinas Ministerpräsidenten Li Peng traf Gorbatschow erstmals offiziell mit seinem Amtskollegen Zhao Zhiyang zusammen, dem Generalsekretär der chinesischen Kommunistischen Partei. Die Normalisierung der Parteibeziehungen, so meinte Zhao unter Anspielung auf zu große Erwartungen, sei bereits mit dem Dialog zwischen Gorbatschow und Deng Xiaoping erfolgt. Damit ordnete sich der chinesische Parteichef auch öffentlich dem starken Mann Chinas unter, mit dem er sich, dem Vernehmen nach, nicht auf eine gemeinsame Linie gegenüber den streikenden Studenten hatte einigen können. Im öffentlichen Leben ist der Besuch Gorbatschows zwar von den chinesischen Massenmedien registriert worden. Nach den wichtigsten Begegnungen in Peking, mit denen die Normalisierung der Staats- und Parteibeziehungen zwischen China und der Sowjetunion besiegelt wurden, stehen nun für Gorbatschow noch wirtschaftliche und touristische Ausflugsziele auf dem Programm. Gorbatschow ließ es sich übrigens nicht nehmen, auch in China Volksnähe zu beweisen. Auf der Fahrt zu einem Vorort der Hauptstadt ließ er seinen Wagen anhalten, stieg aus und sprach mit den jubelnden Menschen. In der Stadtmitte am Tiananmenplatz hätte die Aktion die chaotischen Zustände, die dort seit Tagen herrschen, vollends unüberschaubar gemacht. Über den innenpolitischen Druck, dem sich die chinesische Führung ausgesetzt sieht, berichtet Ludwig Tam. China schlittert einer innenpolitischen Krise zu, die das historische Gipfeltreffen buchstäblich immer mehr an den Rand drängt. So fand das erste substanzielle Gespräch, das Ministerpräsident Li Peng mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow führte, nicht wie vorgesehen in der großen Halle des Volkes statt, weil die vielen Demonstranten eine Anfahrt unmöglich machten, sondern Li musste hinaus ins Gästehaus der Regierung am westlichen Stadtrand fahren, wo Gorbatschow während seines Peking-Aufenthaltes residiert. Am Abend war der zentrale Platz am Tor des himmlischen Friedens so voll wie nie. Immer mehr Gruppen von Studenten, Lehrern, Dozenten, Schriftsteller, aber auch Menschen aus anderen Teilen des Volkes, aus Instituten und Organisationen marschierten an, um den Studenten und ihren Forderungen Sympathie zu bekunden. In das Skandieren von Sprechchören, die auch das Verlangen nach Rücktritt von Deng Xiaoping und Parteichef Zhao Zhiyang enthalten, mischt sich immer häufiger das Warnsignal eines Rettungswagens. An die 250 Studenten aus dem Kreis Jena, die sich seit Samstag im Hungerstreik befinden, mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Am Abend wandten sich prominente Hochschullehrer im Fernsehen an die Behörden, die Studenten nicht im Stich zu lassen, insbesondere Todesfälle infolge der Verweigerung von Nahrung zu vermeiden. In dramatischen Versammlungen in Hörsälen vieler Hochschulen verlangen Lehrer und Studenten den Dialog mit der Regierung. Manche der Redner sehen in Gorbatschow ein Vorbild für politische Reformen, die in China noch weit weniger gediehen sind als in der Sowjetunion. Es wird aber auch betont, dass Hungerstreik und Protestbewegung zufällig mit dem Besuch des Kreml-Chefs zusammenfallen, wogegen man freilich nichts habe, weil die Augen der Welt gegenwärtig auf Peking gerichtet seien. Studenten marschierten heute Nachmittag zu einem der großen Stahlwerke in Peking und appellierten an die Arbeiter, sich zu solidarisieren, aber nicht zu streiken, um die ohnehin angeschlagene Wirtschaft nicht noch weiter zu gefährden. Die Zeitungen dementieren heute Gerüchte, Arbeiter der Pekinger Stahlwerke seien in einen Streik getreten. Die Behörden sind inzwischen auf eine weitere Forderung der Studenten eingegangen und bescheinigen ihnen jetzt, sich bei den großen Demonstrationen am 27. April und am 4. Mai positiv und staatstragend verhalten, freilich ohne sich vorher mit den für Demonstrationen zuständigen Stellen abgesprochen zu haben. Trotz aller Gespräche hoher Funktionäre, trotz aller Beschwichtigungen und Appelle von verschiedenen Seiten schwächt sich der Protest nicht ab, wie Zhao Zhiyang noch vor wenigen Tagen prophezeit hatte, sondern er nimmt vehement zu. Am Abend hat Parteichef Cao Zeyang übrigens erste Zugeständnisse gemacht. Man wolle die Studenten, die jetzt demonstrieren, nicht verfolgen und ihnen gewisse Freiheiten gewähren, sagte der Parteichef. Welche Freiheiten das sind, darüber ist allerdings nichts bekannt. Auch der amerikanische Präsident Bush hat die russisch-chinesische Annäherung begrüßt. Wenn er einer sowjetischen Ankündigung Glauben schenken kann, dann wird es bald dank der neuen Moskauer Linie auch vor der Haustür der Vereinigten Staaten etwas ruhiger. Die Sowjetunion hat, so heißt es, die Waffenlieferungen an die Sandinisten in Nicaragua eingestellt. Informationen dazu von Joachim Lenz aus Washington. Bevor US-Außenminister Baker vergangene Woche nach Moskau aufbrach, war in Washington ein Brief Michail Gorbatschows eingegangen. In dem Brief, einer Antwortnote auf ein Schreiben des amerikanischen Präsidenten vom 30. März, hieß es unter anderem, Moskau habe mit Ablauf des Jahres 1988 seine Militärhilfe für Nicaragua eingestellt. Unter der Handvoll Washingtoner Beamter, die Gorbatschows Note zu Gesicht bekamen, wurde diese Erklärung Moskaus zunächst als mehrdeutig beurteilt, das heißt, man wusste sie nicht genau einzuschätzen. Im Kreml allerdings habe Gorbatschow seinem Besucher Baker gegenüber den sowjetischen Waffenlieferstopp für die Sandinisten bekräftigt, berichten Washingtoner Offizielle. Hintergrund dieser Entwicklung ist, so lautet die Washingtoner Einschätzung, dass erstens Moskau nunmehr das amerikanische Argument akzeptiert, mit der Beendigung US-amerikanischer Waffenhilfe für die antisandinistischen Kontrarebellen habe die Bedrohung für Managua abgenommen und dass zweitens Washington bereit sei, die diplomatischen Friedensinitiativen der Staaten der Region zu unterstützen. Amerikanische Geheimdienste können den sowjetischen Waffenlieferstopp noch nicht bestätigen. Bis eine solche Entscheidung an den Docks in Zentralamerika Folgen habe, könnten Monate vergehen, heißt es. Die CIA hatte kürzlich die sowjetische Waffenhilfe für Nicaragua im Jahr 88 auf umgerechnet gut 500 Millionen Dollar beziffert. In 68 Transporten hat Moskau, der CIA zufolge, in diesem Zeitraum 19.000 Tonnen Rüstungsgüter in Nicaraguas Häfen geliefert, jeden fünften Tag eine Schiffsladung. Darüber hinaus hat nach amerikanischen Schätzungen Moskau im vergangenen Jahr Nicaragua mit einer Wirtschaftshilfe von umgerechnet 500 Millionen Dollar unter die Arme gegriffen. Washingtoner Beamte versuchten noch im Kreml zu klären, genau welche Güter die Sowjets den Sandinisten jetzt nicht länger liefern wollen. Klar sei, dass damit Waffen gemeint seien, aber wie sei es um LKWs und andere Güter bestellt, die zwar nicht Waffen seien, aber beim Waffeneinsatz Nutzanwendung fänden. Ob Moskau eine Antwort geben mochte und wie sie eventuell ausfiel, ist nicht bekannt. Außenminister Baker hatte nach seinem Gespräch mit Gorbatschow am Donnerstag erklärt, er und die Moskauer Führung seien übereingekommen, auf eine politische und diplomatische Lösung des Nicaragua-Problems hinzuarbeiten und die diplomatischen Bemühungen und Vereinbarungen der Staaten Zentralamerikas zu unterstützen bei der Demilitarisierung und Demokratisierung der Region. Baker hatte erklärt, er sei hoffnungsfroh und optimistisch. Dies werde den Weg bereiten zu einer Reduzierung oder einem völligen Stopp sowjetischer Waffenlieferungen nach Managua. Zwischen Peking und Moskau. Drei Jahrzehnte lang standen sich die beiden kommunistischen Großmächte eher feindlich gegenüber. Der Ausgleich mit China kann getrost als ein Teil der Strategie bezeichnet werden, die die Sowjetunion zur asiatisch-pazifischen Macht machen soll. Johannes Grotzki über den letzten offiziellen Tag Gorbatschows in Peking. Gorbatschow bescheinigt den demonstrierenden chinesischen Studenten, von denen er viele Briefe bekommen habe, wörtlich: Ich schätze ihre Position. Doch wollte Gorbatschow nicht als Richter auftreten und lobte lediglich, dass zwischen den demonstrierenden Volksmassen und der Partei ein politischer Dialog geführt werde. Wie schon in seiner Rede vor chinesischen Wissenschaftlern warb Gorbatschow erneut für eine Entmilitarisierung des sowjetisch-chinesischen Grenzgebietes. Weiterhin thematisierte er die Probleme von Abrüstung und regionaler Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Dabei betrachtet die Sowjetunion Taiwan weiterhin als Bestandteil der Volksrepublik China. Zur Kambodscha-Frage, einem Hauptthema der sowjetisch-chinesischen Gespräche, betonte Gorbatschow, man sei sich mit Peking ungeachtet der weiteren Entwicklung einig, dass für Kambodscha nach dem Truppenabzug Vietnams nur eine politische Lösung in Frage komme. Innenpolitisch stellt sich die Situation in China unverändert dar. Auch heute demonstrierten wieder mehr als 1 Million Menschen gegen die Regierung. Informationen von Bernhard Herrmann. Eine derartige Massenbewegung hat die Volksrepublik seit der Kulturrevolution nicht mehr erlebt. Diesmal allerdings wendet sie sich gegen das kommunistische Establishment. Nähert sich China einem Volksaufstand? Aus der Sicht Pekings kann man heute sagen, ja, er ist schon da. Aber dabei sollte man eines nicht vergessen, die weitaus überwiegende Mehrheit der Chinesen lebt in ländlichen Gebieten fernab der großen Zentren. Und sie zu mobilisieren wird weitaus schwieriger sein. Andererseits, die Politik wird in Peking gemacht. Aber wann und wie auch immer die Konfrontation enden wird, so viel ist heute sicher, China verändert in diesen Wochen sein Gesicht. Partei und Regierung können nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Diese Bewegung wird Opfer fordern im Zentrum der Macht, allen voran den Mann, für den der heutige Tag mit Gorbatschow eigentlich der Höhepunkt seines politischen Lebens sein sollte, Deng Xiaoping. Er, der vor Tagen noch altersstarrsinnig und in einer offenkundigen Fehleinschätzung der Situation den zynischen Satz gesagt hat, notfalls haben wir auch noch 3 Millionen Soldaten, muss von der politischen Bühne abtreten. Auf den Beinen waren heute Angehörige sämtlicher Bevölkerungsschichten. Das Spektrum der Betriebseinheiten reichte vom Institut für Fleischbeschauung bis zu den Krankenschwestern. Zum ersten Mal, und dies macht die Demonstration für die Pekinger Führung so bedrohlich, marschierten auch Abordnungen wichtiger staatlicher Institutionen mit, zum Beispiel vom Außenministerium, vom Amt für Sicherheit und vom chinesischen Fernsehen. Es verstärkte sich der Ruf nach dem Rücktritt von Chinas greisem Lenker Deng Xiaoping, der zwar die Wirtschaftsreform des Landes vorangebracht, aber mit politischen Reformen gezögert. Die Zahl der im Hungerstreik befindlichen Studenten stieg im Laufe des Nachmittags auf mehr als 3000 an. Den ganzen Tag über rasten Krankenwagen durch die Stadt, die ohnmächtig gewordene Studenten in die überfüllten Hospitäler brachten. In die Geschichte Chinas wird dieser 17. Mai als der Tag eingehen, an dem die seit Jahrzehnten unterprivilegierten und während der Kulturrevolution drangsalierten Intellektuellen durch die Massensolidarität der Bürger ihre Würde zurückerlangt haben. Die Massendemonstrationen wirkten sich auch heute auf das Besuchsprogramm von Staats- und Parteichef Gorbatschow aus. Auf Umwegen gelangte er in die große Halle des Volkes, wo er vor ausgesuchten Gästen eine Grundsatzrede hielt. Darin bot er den chinesischen Regierungen an, über die totale Entmilitarisierung der gemeinsamen rund 7200 Kilometer langen Grenze zu verhandeln. Es solle eine Grenze des Friedens werden, so Gorbatschow. Die Sowjetunion werde 120.000 Soldaten sowie Mittel- und Kurzstreckenraketen aus dem fernen Osten abziehen und die Pazifikflotte einseitig reduzieren. Auf die Massendemonstrationen eingehend erklärte Gorbatschow, er wolle sich nicht die Rolle eines Richters anmaßen. Er wisse, dass der jetzt stattfindende Dialog schwierig sei. Zu lebenslanger Freiheitsstrafe ist heute der Libanese Mohamed Hamadi verurteilt worden. Die Jugendstrafkammer des Landgerichtes Frankfurt befand ihn für schuldig, im Juni 1985 an einer Flugzeugentführung und der Ermordung eines Passagiers beteiligt gewesen zu sein. Noch einmal verschärfte Sicherheitsvorkehrungen, noch einmal ein riesiges Aufgebot der Weltpresse. Das Besuchsprogramm des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow wurde durch den Aufmarsch der Bevölkerung abermals erheblich gestört. Vor der Presse zeigte sich Gorbatschow mit den Ergebnissen seines Besuchs zufrieden und sprach sich für eine neue Art von Beziehungen zu China aus. Sie müssten auf Gleichberechtigung, gegenseitigen Respekt und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweiligen Partners gestützt sein. Der Kreml-Chef fügte hinzu, das Verhältnis zwischen beiden Staaten sollte weder an die 50er Jahre anknüpfen, noch an die Konfrontation in den 60er und 70er Jahren. Der äthiopische Staats- und Parteichef Mengistu hat wegen der verworrenen Lage in seinem Land einen mehrtägigen Besuch in der DDR am Nachmittag vorzeitig abgebrochen. Unklar ist zur Stunde, ob sich Mengistu auf dem Rückflug nach Addis Abeba befindet. In der äthiopischen Hauptstadt ist die Situation undurchsichtig. In Agenturberichten ist von einem gescheiterten Putschversuch der Armee die Rede. Das Koalitionspapier der Bundesregierung, wonach über die Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen erst 1992 entschieden, über ihren Abbau aber bald verhandelt werden soll, ist nach wie vor die Grundlage für die Gespräche mit der amerikanischen Regierung. Dies bekräftigte heute der stellvertretende Regierungssprecher Schäfer in Bonn. Zugleich machte er deutlich, dass Bundesverteidigungsminister Stoltenberg, der sich auf dem Flug nach Washington befindet, der US-Administration lediglich die Haltung Bonds erläutern werde. Ein neues Positionspapier habe Stoltenberg nicht dabei. Wie Schäfer weiter betonte, wird Bundeskanzler Kohl an diesen Positionen festhalten. Ein grober Pilotenfehler hat nach amerikanischen Angaben den Absturz einer US-Militärmaschine am 8. Dezember vergangenen Jahres über Remscheid verursacht. Dies geht aus dem offiziellen Bericht der amerikanischen Untersuchungskommission hervor, der dem Bundesverteidigungsministerium in Bonn vorliegt. Danach soll der Anführer der Formation, die aus zwei Flugzeugen bestand, dem Piloten der abgestürzten Maschine falsche Anweisungen gegeben haben. Der Rottenführer habe sich trotz einer dicken Wolkendecke über dem Stadtgebiet von Remscheid für den Sichtflug anstatt für den Instrumentenflug entschieden. Die Sowjetunion hat heute mit dem Abzug eines Teils ihrer Truppen aus der DDR begonnen. Auf dem Bahnhof der Kreisstadt Jüterbog wurden 100 Soldaten eines Panzerregiments verabschiedet. Die Einheiten sollen nach sowjetischen Angaben in den Militärkreis Kiew verlegt werden. Die Sowjetunion will bis Ende 1990 ihre Truppen um 10.000 Mann verringern und mehr als 4.000 Panzer abziehen. Dies hatte der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow im Dezember vor der UNO-Vollversammlung in New York angekündigt. Nach Peking, meine Damen und Herren, die Aussöhnung mit der Sowjetunion kann bei der chinesischen Führung keine ungetrübte Freude aufkommen lassen. Da hat sie durch die vielen Verschiebungen und Ausfälle im Protokoll für Michail Gorbatschow von der Begrüßung bis zur abschließenden Besichtigung der verbotenen Stadt das Gesicht verloren und anscheinend nun auch die Kontrolle über die Massen. Gorbatschow als Vorbild für Reformen auch in China, ein zweischneidiges Prestige für den Staatsgast. Und der war auch bei seinem geschmälerten touristischen Programm für überraschende Äußerungen gut. Hauptpunkt seines offiziellen Programms am letzten Tag aber war eine Rede zur Außenpolitik. Peter Seidlitz. Die Rede Gorbatschows ging buchstäblich in einem Meer von Massenprotesten und Rufen nach Freiheit und Demokratie unter. Gorbatschow, der sich so oft auf Lenin beruft, erlebte am Mittwoch hautnah die größte Herausforderung der Massen an eine kommunistische Führung seit der Revolution in Russland 1917 und der in China 1949. Während Gorbatschow von der Perestroika, der Erneuerung seiner Partei sprach und damit seine politische Reform als Vorbild propagandierte, zeigten fast 1 Million Menschen heute hier in Peking ihre Enttäuschung und Verbitterung über die 40-jährige Herrschaft der KP Chinas. Mit passivem, friedlichem Widerstand, den einst Gandhi gegen Ungerechtigkeit predigte, sind die Massen Chinas dabei, die KP zu demontieren. Nach Büroschluss um 17 Uhr waren Zehntausende in Richtung Tiananmenplatz geradelt, wo es nach fünftägigen Streiks wie in einem Flüchtlingslager, wie in einem Kriegslazarett nach einer Schlacht aussah. In Zelten wurden die umgekippten Ohnmächtigen behandelt. Abfall lag überall, der Verkehr war zusammengebrochen. Polizisten, offenbar mit Sympathien für die Studenten, machten einfach nichts mehr. In dieser Unordnung war auch der Verkehr nicht mehr zu dirigieren. Berichte kursieren über Solidaritätserklärungen auch der Militärs. Ein weiteres Mal musste das Programm von Michail Gorbatschow, dem Staatsgast, verschoben und umgebaut werden. Termine wurden abgesagt, das Besuchsprogramm im Kaiserpalast gestrichen, die Pressekonferenz verschoben. Der Staatsbesuch war völlig zur Farce geworden, der Gesichtsverlust der Gastgeber komplett. Eine erste Spaltung zeigte sich in der Führung. Zhao Qiyang, der liberale Parteichef, unterzeichnete eine Erklärung des ZK der Partei, in dem zur Ruhe und Ordnung aufgerufen wird und die Demonstranten weitere Zugeständnissen gemacht wurde. Den Studenten wurde Patriotismus bescheinigt, ihr Kampf für Demokratie als rechtmäßiges Anliegen bezeichnet. Dies muss als ein Schlag gegen Deng Xiaoping, dem 84-jährigen Führer Chinas, gewertet werden, der am Vortag sich noch im Triumph des Treffens mit Gorbatschow gesonnt hatte, aber den Respekt der Studenten verloren hatte, als er von einer Verschwörung gesprochen hatte und damit die Signale völlig falsch gelesen hatte. Der sowjetische Parteichef hatte sich gehütet, in diesem innenpolitischen Konflikt direkt einzugreifen. Er hatte den Studenten aber einige indirekte Ratschläge gegeben und in seiner 50-minütigen Rede und auf seiner späteren Pressekonferenz die Notwendigkeit von Stabilität in der Politik unterstrichen. Er hatte davon gesprochen, dass Veränderungen nicht zu schnell gehen dürften, dass Erwartungen und Hoffnungen den Möglichkeiten vorauseilten. Und er sagte, ich zitiere wörtlich, wir können in der Politik nicht den Dingen einfach freien Lauf lassen. Gorbatschows indirekt den Studenten gegebener Rat war, vertraut der kommunistischen Partei Chinas, die wird schon den richtigen Weg weisen, ein Rat, der an diesem Tag allerdings nicht ankam. Andere politische Punkte Gorbatschows wurden von dem aktuellen Ereignis überschattet. Gorbatschow hatte eine aktivere Rolle in Asien angekündigt und die Verbesserung der Beziehungen zu Japan als Priorität genannt. Er hatte weitere Truppenreduzierungen und Abrüstungen in Sowjetfernost versprochen. 3 von 12 Divisionen, die Moskau insgesamt abbauen will, werden in Fernost reduziert. An der offiziellen Version, der Putschversuch gegen das Regime Mengistu in Äthiopien sei gescheitert, man habe die Lage unter Kontrolle, an dieser Darstellung sind Zweifel erlaubt. Zum einen wird weiter von Kämpfen in der Hauptstadt Addis Abeba berichtet, zum anderen nahm der Besuch Mengistus in Ost-Berlin, der wohl die Gelegenheit zum Staatsstreich bot, ein vorzeitiges Ende, was ja nur auf den Ernst der Lage schließen lässt. Harald Kleinschmidt wurde zufällig Zeuge. Heute Mittag gegen 13 Uhr herrschte in der Halle des DDR-Regierungsgästehauses Johannishof an der Friedrichstraße im Ost-Berliner Zentrum hektische Betriebsamkeit. Zuerst schafften äthiopische Journalisten ihre Koffer und Kameras herbei. Dann waren von Mitarbeitern des DDR-Protokolls in Telefongesprächen an Empfang mehrfach die Worte »sehr dringend« zu vernehmen. Lautete wohl die Parole der chinesischen Führung beim Versöhnungsgipfel mit Michail Gorbatschow. Angesichts der innenpolitischen Krise, 1 Million Chinesen demonstrierte heute in der Hauptstadt, blieb nichts anderes übrig, als dem Treffen noch mehr Bedeutung beizumessen, als es ohnehin besaß. Der Gipfelstürmer im Zeichen von Perestroika und Glasnost spielte mit, badete in der Menge, ohne sich zu verbrüdern, sprach im Fernsehen und machte wieder Nägel mit Köpfen. Die Sowjetunion will ihre Truppen an Chinas Grenzen verringern. Der Tagesbericht aus Peking, Ludwig Tam. In der Abendschau des chinesischen Fernsehens rückte Gorbatschow auf den 5. Platz. Die wichtigsten Meldungen waren der innenpolitischen Situation vorbehalten, wobei eindrucksvolle Bilder aus der Protestszene zu sehen waren, vor allem die ärztlichen Bemühungen um die mehr als 1000 Studenten, die inzwischen wegen Schwäche in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Dieser Hungerstreik ist es vor allem, der die Pekinger mobilisiert, sie ebenfalls auf die Straße treibt. Auf der großen Magistrale, die Hauptstadt von Ost nach West durchschneidet, war an einem Wohnhaus ein großes Transparent zu sehen mit der Aufschrift »Unser Herz ist bei den Studenten«. Ein Zug von Arbeitern trug die Ankündigung voran, die älteren Brüder kommen. Und selbst 7-jährige Schulkinder skandierten im Chor, wir unterstützen unsere Schwestern und Brüder. Auf den Beinen sind inzwischen alle Kreise der Bevölkerung bis hin zu den Zeitungsredaktionen, zu Fernsehen und Rundfunk. Der Platz des himmlischen Friedens, einer der größten der Welt, fasst die Menschen längst nicht mehr. Sie füllen die ganze Innenstadt. Chinas oberste Führer werden unverhohlen persönlich angegriffen. Im Mittelpunkt der Zielscheibe der Vater der Öffnung und der Reformen, der fast 85-jährige Deng Xiaoping, dem man vorwurft, nicht mehr durchzublicken und sich starrsinnig einer flexibleren Entwicklung zu widersetzen. Deng, vielen Dank und auf Wiedersehen ist noch das Gelindeste, was auf Transparenten zu lesen ist. Um diese Stunden sind die Straßen voll. Menschenmassen stehen an ihren Rändern und warten auf irgendetwas, weil jeder das Gefühl hat, diesen Gesichtsverlust den sowjetischen Gästen gegenüber, aber auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, kann keine Führung verkraften. Möglicherweise wird Michail Gorbatschow sein privates Besuchsprogramm vorzeitig abbrechen und nach Moskau zurückkehren. Wachsam bis argwöhnisch mag die US-Administration beobachtet haben, was dieser Tage in der Volksrepublik China vor sich ging. Gorbatschows Aktionismus fordert Washington ein, ums andere Mal heraus, sei es seine Ankündigung, die Waffenlieferungen an Nicaragua einzustellen, was den ungläubigen Präsidenten Bush zu einer scharfen Note veranlasste, oder sei es, viel wichtiger, die Wiederannäherung der beiden kommunistischen beiden Supermächte jetzt in Peking. Die Reaktion aus Washington im Bericht von Joachim Lenz. Noch vor wenigen Jahren hätte Washington auf einen chinesisch-sowjetischen Versöhnungsgipfel wie in Gorbatschow und Deng zelebrieren mit hektischen roten Wangenflecken reagiert und neue sowjetische Bedrohungsanalysen produziert, wenn Moskau sich Ruhe an der chinesischen Front verschafft. Doch heute, da diese chinesisch-sowjetische Versöhnung einzutreten scheint, keine Spur von Aufregung in Washington. Ein Indiz dafür, dass nicht nur Amerikas Bürger, sondern auch Amerikas Politiker die Sowjetunion unter Gorbatschow immer weniger als bedrohlich für den Weltfrieden und bedrohlich für Amerikas Interessen empfinden. Moskau und Peking vertragen sich also wieder. Na prima, gibt's sonst was Neues? Reagieren Politiker von links bis rechts, vom Weißen Haus über Kongress bis zum State Department. Fasziniert sind sie, wie Amerikas Bürger, vom Drama auf den Straßen Pekings, von den Demonstrationen der Studenten, die nach Demokratie verlangen und sich ihrerseits ebenso wenig ums Bilaterale zwischen Moskau und Peking scheren. Natürlich sehen Regierungsbeamte in Washington mit gewissem Genuss, wie die Pekinger Studenten Gorbatschow die Schau stehlen. Da fährt Gorbatschow nach China und dann muss er in die große Halle des Volks durch den Hintereingang, weil auf dem Platz 100.000 Studenten nach Demokratie verlangen. In Peking ist die amerikanische Agenda auf dem Tisch, nicht die sowjetische, sagt ein hoher Washingtoner Beamter. Stephen Solas, Demokrat, Vorsitzender des Kongressunterausschusses für Asien und Pazifik, formuliert es so. China habe seine Vorbedingungen für den Gipfel durchgesetzt. Abzug sowjetischer Truppen aus Afghanistan, Abzug der sowjetisch unterstützten Truppen Vietnams aus Kampuchea. Beides Bedingungen, die amerikanischen Zielen entsprechen. Wenn dazu hinzugenommen werde, dass beide Länder sich einem Prozess demokratischer Reformen unterziehen, mit günstigen Auswirkungen für ihre Außenpolitik, dann ist diese chinesisch-sowjetische Annäherung eben weit weniger bedrohlich, als sie vor Jahren noch gewirkt hätte. Schließlich kommt in der Tat diese Annäherung nicht als Überraschung. Sie ist seit Jahren erkennbar und vor allem sind Regierung und Kongress in Washington sich gewiss, diese Beziehung hat auch ihre Grenzen. China hat Washington mehrfach zu verstehen gegeben, eine einzige Gorbatschow-Visite reiche nicht aus, alle Spannungen zwischen den beiden Staaten zu beseitigen. Für China bleibe die Sowjetunion mit einer asiatischen 50-Divisionen-Streitmacht die größte Bedrohung. Die USA aber werde, wenn überhaupt, erst nach Moskau und nach Tokio von China als bedrohlich empfunden. Um dies zu betonen, hat Peking 3 amerikanische Kriegsschiffe nach Shanghai geladen für den Tag nach Gorbatschows Abreise. Außenpolitisch im Schnellgang, im Sowjetstaat nur Schneckentempo. Das scheint das Los des Michail Gorbatschow. Aber war es wieder ein unheimlich starker Auftritt des Kreml-Chefs in China? Aus Peking der Moskau-Korrespondent Johannes Krotzki mit seinem Kommentar. Gorbatschow, der gelegentlich zu rationaler Ungeduld und emotionaler Direktheit neigt, ein Mann, der persönlichen, ja körperlichen Kontakt zu seiner Umgebung sucht und im herausfordernden Dialog seine Bestätigung findet, dieser Mann musste sich im fließenden Prozess einer möglichen politischen Umformierung in China bewähren. Dem Friedensschluss von Gorbatschow mit Deng Xiaoping standen die Angriffe der Öffentlichkeit auf gerade diesen alten Mann Chinas gegenüber. Studenten, die in Briefen und Pamphleten ihr neues Idol, die sowjetische Perestroika, beschworen, sie griffen gleichzeitig die Korruptheit von Gorbatschows wichtigsten Gesprächspartner öffentlich an. In dieser Situation bewies Gorbatschow Mut und Takt. Sein Lob für die Studenten, wie auch sein Lob für den politischen Dialog, ergänzte er mit einem eindeutigen Hinweis auf Erfahrungen im eigenen Land. Wirtschaftliche Reformen sind ohne radikale Reformen des politischen Systems nicht denkbar. Nur so ist es auch gelungen, die Hindernisse zwischen Moskau und China abzubauen. Die radikalen Truppenreduzierungen, die Bereitschaft zum Ausgleich im Grenzgebiet, das Angebot, gemeinsam Produkte und Märkte zu entwickeln, all dies beweist, die Sowjetunion hat sich um die Normalisierung mit China bemüht. Und zwar ohne dabei ihre Westpolitik zu vernachlässigen. Die Einbeziehung des amerikanischen Aspektes in die Pekinger Gespräche, die Bereitschaft, den Pazifik nicht als trennende Grenze zwischen Asien und Amerika, sondern als verbindendes Gewässer zu interpretieren, zeugt von der Haltung eines Globalpolitikers, der auch gegenüber China keine Einkreisungsängste kennt und selbst keine Einkreisungsgefahr heraufbeschwören will. Deshalb wirbt Gorbatschow auch für eine weitere Entmilitarisierung des sowjetisch-chinesischen Grenzgebietes. Natürlich konnte ein wichtiger Punkt bei diesem ersten Gipfel nicht gelöst werden. Was soll politisch aus Kambodscha werden, wenn die Moskau-orientierten Truppen Vietnams in diesem Jahr abziehen? Doch noch vor wenigen Jahren hätten die Chinesen unter Ablesen einer vorbereiteten Erklärung protestierend den Verhandlungsraum verlassen, wenn ihre Maximalforderungen nicht erfüllt worden wären. Heute gibt man sich emotional gelassener, politisch pluralistischer. Beide Seiten profitieren von dem Umstand, dass ihre jeweiligen Länder nicht mehr mit dem Absolutheitsanspruch auf die ewige Wahrheit weiterkamen. Die politischen und wirtschaftlichen Sackgassen zwangen zu gesellschaftlichen Reformansätzen, die zunächst Moskau und Peking scheinbar voneinander weg, letztlich aber wieder näher aneinander führten. Genau diese Entwicklung verbirgt sich hinter der jüngsten Losung von der Normalisierung der Staats- und Parteibeziehungen zwischen China und der Sowjetunion. Zumindest auf diesem Gebiet hat kein Donnerknall in Peking Weltgeschichte gemacht, sondern eine Evolution, von der die Revolution eingeholt wurde. Harald Kleinschmidt wurde zufällig Zeuge. Heute Mittag gegen 13 Uhr herrschte in der Halle des DDR-Regierungsgästehauses Johannishof an der Friedrichstraße im Ostberliner Zentrum hektische Betriebsamkeit. Zuerst schafften äthiopische Journalisten ihre Koffer und Kameras herbei. Dann waren von Mitarbeitern des DDR-Protokolls in Telefongesprächen an Empfang mehrfach die Worte »sehr dringend« zu vernehmen. Und schließlich erschien auch die Besatzung des Flugzeugs, das den äthiopischen Staatschef Mengistu Haile Mariam nach nicht einmal 24 Stunden Aufenthalt in der DDR wieder zurück nach Addis Abeba bringen sollte. Die Wetterkarten habe man schon angefordert, sagte ein Interflugkapitän zu seinem äthiopischen Kollegen, aber mindestens eine Stunde würde es noch dauern, bis die Maschine startbereit sei. Eine Dame am Empfang war leicht verwirrt. Jetzt reisen die alle wieder ab, wegen irgend so einem Putsch, bestieht sie eine Kollegin. Der vierte Besuch Mengistus in der DDR seit seiner Amtsübernahme vor 15 Jahren hatte ganz harmonisch begonnen. Gestern noch hatte das DDR-Fernsehen 7 Minuten lang allein über die Ankunft berichtet. Der Reporter beschrieb die Visite so. Die Gespräche hier in Berlin, mit denen ein seit Jahren auch bei Besuchen Erich Honeckers in Addis Abeba gepflegter Meinungsaustausch fortgesetzt wird, finden also in einer wichtigen Entwicklungsetappe Äthiopiens statt. Prophetische Worte gewissermaßen. Von dem 4-tägigen Besuchsprogramm blieb heute Vormittag eine Kranzniederlegung und ein 4-Augen-Gespräch mit Honecker. Während des ausführlichen Informations- und Meinungsaustausches befassten sich Erich Honecker und Mengistu Haile Mariam mit aktuellen internationalen Problemen und mit anderen Fragen von beiderseitigem Interesse. Genauso wortkarg meldete vor einer Stunde das DDR-Fernsehens die überstürzte Abreise Mengistus. Inzwischen hat Mengistu Haile Mariam aufgrund der in Äthiopien eingetretenen Situation seinen Besuch in der DDR beendet. Auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld wurden er und seine Begleitung von Erich Honecker und weiteren führenden Persönlichkeiten der DDR herzlich verabschiedet. Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ungeklärt ist das Schicksal von 2 Bundesbürgern, die gestern in der libanesischen Hafenstadt Sidon verschleppt worden sind. Die Volksrepublik China hat heute den größten Massenprotest in ihrer 40-jährigen Geschichte erlebt. Allein in Peking gingen mehrere Millionen Menschen aller Berufsschichten auf die Straße, um für demokratische Reformen und gegen die Parteiführung zu demonstrieren. Protestmärsche gab es auch in anderen Großstädten, so in Nanking und Shanghai. Die Volksrepublik China erlebt derzeit ihre schwerste Krise seit dem Ende der Kulturrevolution. Durch die Hauptstadt Peking marschierten heute mehrere Millionen Bürger, um den für mehr Demokratie und gegen die Willkür kommunistischer Kader kämpfenden Studenten ihre Sympathie zu bekommen. Im Gegensatz zu den chaotischen und gewaltsamen Jahren der Kulturrevolution verlief diese Demonstration friedlich. Man hatte den Eindruck, als sei die Wut der Bevölkerung über Bürokratie und Korruption umgeschlagen in eine politisch noch etwas diffuse Sehnsucht nach Verbrüderung. Auf den Beinen waren heute Angehörige sämtlicher Bevölkerungsschichten. Das Spektrum der Betriebseinheiten reichte vom Institut für Fleischbeschauung bis zu den Krankenschwestern. Zum ersten Mal, und dies macht die Demonstration für die Pekinger Führung so bedrohlich, marschierten auch Abordnungen wichtiger staatlicher Institutionen mit. Zum Beispiel vom Außenministerium, vom Amt für Sicherheit und vom chinesischen Fernsehen. Es verstärkte sich der Ruf nach dem Rücktritt von Chinas Greisenlenker Deng Xiaoping, der zwar die Wirtschaftsreform des Landes vorangebracht, aber mit politischen Reformen gezögert hat. Die Zahl der im Hungerstreik befindlichen Studenten stieg im Laufe des Nachmittags auf mehr als 3000 an. Den ganzen Tag über rasten Krankenwagen durch die Stadt, die ohnmächtig gewordene Studenten in die überfüllten Hospitäler brachten. In die Geschichte Chinas wird dieser 17. Mai als der Tag eingehen, an dem die seit Jahrzehnten unterprivilegierten und während der Kulturrevolution drangsalierten Intellektuellen durch die Massensolidarität der Bürger ihre Würde zurückerlangt haben. Der Massenprotest in Peking überschattete heute auch den dritten Besuchstag des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow. Ohne dazu konkret Stellung zu nehmen, riet der Kremlführer zu politischen Lösungen. In einer programmatischen Rede hatte sich Gorbatschow zuvor für eine völlige Entmilitarisierung der chinesisch-sowjetischen Grenze ausgesprochen. Gorbatschow in der großen Halle des Volkes. Chinesische Wissenschaftler, Intellektuelle und Politiker sind sein Publikum. Er wird von ihnen mit Beifall begrüßt und entwickelt ein großes Programm künftiger sowjetisch-chinesischer Zusammenarbeit bilateral und für Ostasien. Die Bedingungen dafür nennt er außerordentlich günstig, den gegenwärtigen Stand der chinesisch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen aber eher ärmlich. Er legte einen ganzen Katalog möglicher Projekte vor, vom Bau einer neuen Eisenbahn über den Bau einer Pipeline bis zu gemeinsamen sowjetisch-chinesischen Industriebetrieben im Grenzgebiet. Internationale Pressekonferenz zum Abschluss im Gästehaus der Regierung. Wegen der Demonstrationen musste sie aus der großen Halle des Volks verlegt und zeitlich verschoben werden. Hier erläutert Gorbatschow die vorgesehene Entmilitarisierung des Grenzgebiets, den angekündigten Abzug der sowjetischen Truppen aus der Mongolei. Die Sowjettruppen an der Grenze wurden umstrukturiert nach dem Prinzip nur ausreichender Verteidigungsfähigkeit. Und Gorbatschow wendet sich zu Schewardnadse, dem Außenminister, um sich bestätigen zu lassen, dass die Außenminister Chinas und der Sowjetunion in ihrem Gespräch bereits nach praktischen Lösungen zur Entmilitarisierung der Grenze zu suchen begonnen haben. Auch nach den demonstrierenden chinesischen Studenten wird gefragt. Gorbatschow hat mit einigen Studenten Kontakt gehabt, sagt er, und dann bezieht er sich auf einen Brief, den ihm Studenten geschrieben haben, in dem sie seine Politik der Umwandlung und Demokratisierung der Gesellschaft loben. Und, sagt Gorbatschow, er schätze diese ihre Einstellung. Die Demonstrationen haben den Gipfel überschattet, aber sie haben den Gipfel und die Normalisierung der Beziehungen nicht entwertet. Mehr über das Gipfeltreffen in Peking in der Sendung im Brennpunkt um 22 Uhr. Aber auch das kann lehrreich sein. Und so wird es Michail Gorbatschow wohl auch empfunden haben. Nicht der Besuch eines sowjetischen KP-Chefs in China, der erste seit 30 Jahren, ist das große Ereignis in Peking in diesen Tagen, sondern der wütende Protest der jungen chinesischen Intelligenz gegen die Unbeweglichkeit der kommunistischen Führung im eigenen Land. Hunderttausende sind auch heute wieder mit der Forderung nach mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Es mag eine Million gewesen sein, mehr jedenfalls als zu irgendeiner anderen Zeit in der Geschichte der kommunistischen Bewegung. Die Demontage des großen alten Mannes der chinesischen KP, Deng Xiaoping, hat offenbar begonnen. Die von ihm betriebene wirtschaftliche Öffnung des Landes ist den Jungen nicht genug. Sie wollen mehr und andere Freiheiten. Wenigstens das, was der Staatsgast aus Moskau mit Perestroika und Glasnost eingeleitet hat. Das historische Ereignis des Gorbatschow-Besuchs in China, die mühevolle Annäherung der beiden roten Supermächte, verblassen im Schatten der Studentenbewegung. Aus Peking, Peter Gatter. Niemand weiß, wie viele hunderttausend Menschen heute in Peking auf die Straße gingen. Die Journalisten nicht, die Studenten nicht und am allerwenigsten die Polizei. Die Straße des ewigen Friedens, die auf 23 Kilometer die Hauptverkehrsader Pekings bildet, war heute weder für Lastwagen mit Gütern aus der Provinz noch für Taxis mit Langnasen, Chinas Spitzname für Europäer, zu benutzen. Peking war auf den Beinen. Die Protestbewegung der Studenten war übergegangen in ein Misstrauensvotum der Bevölkerung der 10-Millionen-Stadt gegenüber den Regierenden. Beruft einen Volkskongress, bildet die Regierung um, forderten die Transparente der Demonstranten, die mit Einverständnis der Fahrer und der Verkehrspolizisten Busse der öffentlichen Verkehrsmittel für ihre revolutionären Zwecke requiriert hatten. Nicht im offiziellen Streik, sondern nach Feierabend gingen die Arbeiter der Pekinger Autowerke zur Demonstration gegen die Regierung mit Billigung der Betriebsleitung. Nach seiner Ansicht zur Entwicklung im Nachbarland wurde denn auch Michail Gorbatschow auf der zentralen Pressekonferenz befragt. Jedes Land wähle seinen eigenen Weg zum Sozialismus, sagte Gorbatschow. Solche Probleme wie in Peking könnten auch in der Sowjetunion entstehen, aber jede konkrete Situation fordere ihre eigene politische Lösung und die Sowjets würden in einem solchen Fall auf ihre eigene Weise mit derartigen Problemen fertig werden. Der Sozialismus, so Gorbatschow, sei schließlich ein ständiger Versuch, die Lebensbedingungen des Menschen zu verbessern. Die Demonstranten auf dem Platz des himmlischen Friedens scheinen seine Botschaft nicht gehört zu haben und die Regierung Chinas scheint vergessen zu haben, dass Gründervater Mao einst sagte, vergessen wir nicht, dass unsere Macht nur vom Volke ausgeht. Das Volk jedenfalls, historische Staatsvisite oder nicht, setzte seine Rebellion gegen die Obrigkeit auch heute fort. Der Platz des himmlischen Friedens wirkte heute Nachmittag, als sei dort eine Bombe eingeschlagen. Der Protest fordert Opfer. Auch wenn dieser Protest nicht gegen den Sozialismus im Allgemeinen, sondern gegen diese konkrete chinesische sozialistische Partei gerichtet ist. Die chinesische Staats- und Parteiführung dürfte sich nur sehr unzulänglich auf den historisch doch so wichtigen Besuch des sowjetischen Reformers Michail Gorbatschow konzentriert haben. Zu sehr war man in Peking mit den anhaltenden Protesten der Hochschüler beschäftigt, denen sich im Laufe der zurückliegenden Tage immer mehr Menschen aus anderen Kreisen der Bevölkerung angeschlossen hatten. Michail Gorbatschow hat versucht, in dieser verfahrenen Situation seiner Gastgeber trotzdem die notwendige Aussöhnung zwischen beiden Regimen herbeizuführen. Hören Sie aus Peking Johannes Grotzki. Gleich aber gefasst begann Michail Gorbatschow mit 2 Stunden Verspätung seine Abschlusspressekonferenz in Peking. Die Massendemonstration im Stadtzentrum hatte verhindert, dass der sowjetische Staats- und Parteichef, wie vorgesehen, mit der internationalen Presse in der großen Halle des Volkes zusammentreffen konnte. Als Ausweichquartier diente das Gästehaus der Regierung. Die meisten Journalisten waren ohnehin im Menschengewühl der Demonstration stecken geblieben. Schicksalsergeben meinte Gorbatschow daher auf die Frage nach dem restlichen Verlauf seiner China-Reise wörtlich: Unser Programm wird im Kontext der realen Bedingungen verwirklicht. Am Nachmittag hatte er zwar das hier unmenschliche Gedränge auf der großen Mauer überstanden, doch weitere touristische Ziele, so auch der Besuch in der verbotenen Stadt, Pekings alter Kaiserresidenz, mussten gestrichen werden. Vor der Presse erläuterte Gorbatschow dann seine Bewertung der Gespräche in Peking. Ohne Übertreibung waren das große Ereignisse, meinte er. Vor allem die Normalisierung der Parteibeziehungen. Noch einmal warb Gorbatschow darum, das sowjetisch-chinesische Grenzgebiet zu entmilitarisieren. Dann enthüllte er seine Gefühle. Ich bin nur ein Mensch, sagte er wörtlich. Vielleicht ist das emotional, aber mir scheint es, als habe es die letzten 30 Jahre gar nicht gegeben. So offen ist hier alles zwischen uns verlaufen. Genauso offen gab Gorbatschow auch zu, dass sich auf beiden Seiten, in China und in der Sowjetunion, wie er es nannte, Schwierigkeiten bei der Erneuerung des Sozialismus zeigten. Zu den Unruhen in Peking äußerte sich Gorbatschow erst auf Nachfrage. Den chinesischen Studenten, von denen er viele Briefe mit Sympathieerklärungen für die Perestroika bekommen habe, bescheinigte Gorbatschow wörtlich: Ich schätze ihre Position. Allerdings schränkte er ein: Ich bin hier nicht in der Rolle des Richters. Wir sollen aber wenigstens begrüßen, dass zwischen dem chinesischen Volk und der Partei ein politischer Dialog geführt wird. In einem Interview mit dem chinesischen Fernsehen hatte Gorbatschow zuvor eingestanden, all diese Aufmärsche hier haben uns etwas nervös gemacht. Wie schon in seiner Rede vor chinesischen Wissenschaftlern thematisierte Gorbatschow noch einmal die Probleme von Abrüstung und regionaler Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Dabei betrachtet die Sowjetunion Taiwan weiterhin als Bestandteil der Volksrepublik China. Zur Kambodscha-Frage, einem Hauptthema der Gespräche, betonte Gorbatschow, man sei sich mit Peking ungeachtet der weiteren Entwicklung einig, dass für Kambodscha nach dem Truppenabzug Vietnams in diesem Jahr nur eine politische Lösung in Frage komme. Nach der Hälfte der ihm auferlegten Haftzeit von ursprünglich 8 Monaten ist der tschechoslowakische Regimekritiker Václav Havel heute wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Er hatte, wie so viele andere Menschen in Prag auch, am Wenzelsplatz Blumen zum Gedenken an den Studenten Jan Palach niederlegen wollen, der sich dort 20 Jahre zuvor aus Protest gegen die Okkupation seines Landes durch andere Staaten des Warschauer Paktes mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Das kommunistische Regime in der GSSR, das, um es mit einem Worte des französischen Staatsmannes Talleyrand zu sagen, nichts gelernt und nichts vergessen hatte, fasste das als Provokation auf und ließ Havel ins Gefängnis stecken.